Zu meinem 70. Jahrestag der Befreiung Koreas und zum Songun-Tag gab am 6. August die bulgarisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft eine Bultang-Sondernummer heraus. Im Bultang erschienen die Beiträge mit den Titeln »Die Befreiung Koreas« und »Der Songun-Tag«. Darin würde ich dem alten Genossen Kim Il-sung, der in den 10ern an der Revolution teilgenommen und den anti-japanischen bewaffneten Kampf zum Sieg geleitet hatte, und den Genossen Kim Jong-il, der mit der Songun-Politik vor den Aggressionsmachenschaften der vereinten Kräfte des Imperialismus mit den USA an der Spitze die Souveränität und die Unabhängigkeit des Landes geschützt hatte. Im Bultang waren auch andere Beiträge, unter anderem mit dem Titel »Eine misslungene Politik« zu lesen. Darin wurden die USA verspottet, die die Lehre der Geschichte vergaßen und die feindlichen Erdrosselungsmachenschaften gegen die TVJK verüben.